20 Jahren waren wir vom Traualtar. Heut seit 50 Jahren sind wir ein tolles Paar. Stehen wir auch nicht wie damals verliebt bei Nacht im Park. Glaub mir, diese Gefühle sind noch heut genauso stark. Die schönsten Jahre kommen noch. Mein Liebling, ja, das weißt du doch. Das Glück ist für uns zwei. Noch lange nicht vorbei. Die schönsten Jahre kommen noch. Jetzt geht die Liebe richtig los. Auch wenn du 100 bist, wirst du von mir. Heute sind unsere Kinder schon lange aus dem Haus. Aber wahre Liebe, die hört noch lang nicht auf. Denk nur nicht jeden Morgen, das alles war einmal. Glaub mir, das Alter ist und bleibt für uns nur eine Zahl. Die schönsten Jahre kommen noch. Mein Liebling, ja, das weißt du doch. Das Glück ist für uns zwei. Noch lange nicht vorbei. Die schönsten Jahre. Yeah.